Aber er hat mir da noch Lügenpresse verschwindet. Entschuldigung, ich würde gerne eine Frage stellen. Wem seid ihr hier? Spiegel Online. Ah, ich denke weiterlaufen. Komm. Kennst du schon den neuesten Scheiß in der Bild-Zeitung? Steht schwarz auf weiß, aber in Gloria kannst du es lesen. Neonazis sind's gewesen. Messespieler, heute schon in die Tanz gekommen. Messespieler, Messespieler, sie lügen weiter wie der Traum. Skelettfristen, Polizisten, Menschenfressende Faschisten, Eichmarkspunkte, wer macht sie mir auf? Jeder rennt weit sie in den Keller. Messespieler, Messespieler, heute schon in die Tanz gekommen. Messespieler, die Lüge weiter, wie es los. Von der Wahrheit weit entfernt, Spiegel, Fokus und der Stern. Scheiß auf diese Zickenpresse, stopp ihre Lügenpresse. Messespieler, Messespieler, heute schon in die Tanz gekommen. Messespieler, sie lügen weiter, wie gedroht. Sie lügen weiter, wie gedroht.